Der Demokratische Bund der koreanischen Frauen in Japan und die Demokratische Vereinigung der südkoreanischen Frauen in Japan veröffentlichten am 28. Dezember eine Erklärung mit dem Titel »Die Frage der Sexualsklaverei der japanischen Armee ist immer noch nicht gelöst«. Dies erfolgte im Zusammenhang damit, dass das südkoreanische Bakunin-Regime genau an diesem Tag vor einem Jahr mit der japanischen Regierung das schmackvolle Übereinkommen getroffen hatte. Am gleichen Tag entfaltete die Protestgruppe der in Japan studierenden koreanischen Studenten vom 28. Dezember, die vor allem aus den Mitgliedern der regionalen Direktion in Tokio und Nicht-Tokio vom Verband koreanischer Studenten in japanischen Universitäten besteht, vor der südkoreanischen Botschaft und dem japanischen Außenministerium in Tokio eine Protestaktion und forderte die Annullierung des südkoreanisch-japanischen Abkommens. Die Gruppe protestierte auch vor dem japanischen Justizministerium gegen die separaten Sanktionen der japanischen Regierung gegen die TVRK.